Um nochmal kurz auf die letzte Konserve zurückzukommen, die einzelne HörerInnen möglicherweise beunruhigt haben könnte. Die derzeitige Generationscharge, also die seit 2010 bis 2025, heißt Alpha. Alpha. Beunruhigend wäre nur, wenn sie auch das Omega wäre. Aber das ist mutmaßlich eine spätere Konserve. Herzlich willkommen hier in der kolorösen Podcast-Ecke des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 185, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Bei uns ist Baustelle. Die ältere Dame nebenan erhält ein neues Badezimmer. Raus mit der alten Badewanne und der 30 cm hohen Duschtasse. Es kann ja nicht sein, dass Menschen jenseits der 70 täglich einer Bergbesteigung frönen und sich gegebenenfalls nach Oberschenkel, Hals oder Hüfte brechen. Grüße an Reini gehen raus. Weg mit den alten Glasbausteinen und Podesten hin zu einer neuen schicken Duschrampe, ebenerdig, barrierefrei und gegebenenfalls, falls irgendwann notwendig, mit Stuhl befahrbar. Wir haben einiges gefrickelt, denn zunächst sah es so aus, als müsse es einen neuen Deckendurchbruch in den Keller geben. Der Abfluss ließ grüßen. Stellte sich raus, der Alarm war umsonst. Und weil das Durchbrechen der Kellerdecke und das Aufbrechen der Wand entfiel, hatten wir uns umsonst gemüht. Mit dem Abhängen des Krams und dem Umstellen der Möbel und dem Entkleiden der Verrohrung sowie der Folierung des Arbeitsraums. Aber irgendwas ist ja immer. Also bauen wir die Tage, die Ständer und die Folien wieder ab und richten den Raum her wie vor. Im Zuge dieser Arbeiten wurden Dinge in der Garage zwischengelagert, die die ältere Dame daran hinderten, Vogelfutternachschub aus der Garage zu holen. Deshalb ließ sie sich's rausreichen und lagerte es auf der Terrasse zwischen. Szenenwechsel. Auf der Wiese hinterm Haus steht ein Vogelhaus. Da ist immer Futter drin, denn die ältere Dame schaut sich gern das Treiben der gefiederten Freundinnen an. Blöd nur, die Vögel sind ausdenksch und schmeißen alles an Futter, das sie nicht mögen, auf die Wiese runter und weil es quasi ein Füllhorn ohne Boden ist, haben vor geraumer Zeit Mäuse die Wiese untertunnelt und sich mutmaßlich dort eingenistet. Die Population kann mittlerweile nur geschätzt werden und Maulwürfe hat man seit Jahrzehnten nicht gesehen. Mutmaßlich alle gefressen. Als ich vor Jahren in einem heißen Sommer mal testweise den Gartenschlauch in eines dieser Löcher gesteckt und das Wasser aufgedreht hatte, dauerte es gute 10 Minuten, bis sich im Bereich der anderen Löcher Wasser zeigte, sprich, die Gänge halbwegs geflutet waren. Auch gab es sogar einmal den Fall, da hatten sich Mäuse über die Terrasse Zugang zum darübrigen Rollokasten verschafft und sich dort eingenistet. Die älteren Hörenden erinnern sich. Generell scheint die Umgebung um unser Haus ein Nagerparadies zu sein, wie es sich in der Vergangenheit bereits mehrfach zeigte. Zurück zur Terrasse. Ältere Geocacher wissen, packt niemals Nahrungsmittel oder duftende Gegenstände in den Cache. Tiere werden es riechen und versuchen, an den Inhalt zu kommen. Zuweilen, wenn das nicht beherzigt wird, findet man an- oder aufgenagte Dosen. Oder wenn man morgens den Rollo hochzieht, eine lustige Mäuseschar, die sich am Vogelfutter vergnügt und die Terrasse verwüstet hatte. Tja nun, eigentlich müsste man diese untertunnelte Moosfläche, die sich Wiese nennt, tief pflügen, Eggen walzen und komplett neu einsäen. Am besten mit einem Rasen, der pralle Sonne und Halbschatten verträgt und Moos verdrängt. Das könnte sowohl das Moos- als auch das Mäuseproblem lösen. Dumm nur, ich kenne niemanden mit den benötigten Geräten. Es müsste so ein gefährlicher Einachser sein, wie man die früher so hatte. Auf jeden Fall muss das Ding Power haben, denn der Boden ist derart verhärtet, da kriegt man kaum einen Spaten rein. Ein seit Jahren prokrastiniertes Problem. Zu gegebener Zeit mache ich's zu meinem Projekt, ich schwör. Und manchmal hat Warten ja Vorteile. Denn wenn die Sahara weiterhin Sand auf uns spuckt, habe ich bei Zeiten einen sandigeren Boden und kann Strandhafer anbauen. Oder Heidegewächse. Eine kleine Heidelandschaft vor dem Haus mit gekiester Einfahrt und eine Amrum-Idylle hinter der Terrasse. Das hätte doch was. Ein paar Pflanzsteinreihen schräg über die Wiese, Strandhaferreihen, Sand drüber und ein Strandkorb. Fertig ist die Dünenlandschaft und nie wieder Rasenmähen. Alternativ vielleicht noch den Holzschuppen abreißen und durch eine gemauerte Finca-Ruine ersetzen. mit Dachsparren als Pergola, ein paar Kakteen und zwei Palmen in einer Ecke, einer Feuertonne in der anderen, Sand und zwei Liegestühlen drauf und das nenne ich dann Little Fuerteventura. In die Mauer kommen Außenlautsprecher, die fortwährend leise Brandungsrauschen als Hintergrundkulisse abgeben, primär um den Mähroboter des Nachbarn zu übertönen. Eine schöne Vorstellung. Dumm nur, unser Grundstück ist zu klein und die Nachbarn zu nah. Insbesondere die unterhalb gelegenen haben ihren Kindern einen Freizeitpark gebaut. Ohne Deppentreppen, schade eigentlich, weshalb es dort meist überdurchschnittlich laut ist, vergleichbar einer fünfgruppigen Kita bei schönem Wetter. Wenn ich da etwas zu viel Sand auf dem Grundstück hätte, könnte die Düne beim nächsten Lüftchen den Hang runterwandern und das nachbarliche Außengelände verschütten. Finden würde man die dann bei archäologischen Ausgrabungen am Rheinhöhenweg im Jahr 2323, gut 100 Jahre nach der globalen Klimaregulierung. Das kann euch aber quasi egal sein, das kriegen wir alle nicht mehr mit. Wir müssen erst einmal das Klima verhunzen und ich benötige ein paar Sack Sand. Apropos Sand. Gehen wir nochmal kurz zurück zu Konserve Nummer 183 Dakar, denn wir haben zur vorletzten Konserve tatsächlich zwei Kommentare erhalten. Punika GC schrieb, sehr schöne NC-Doku, Daumen hoch Emoji. Und Fasi schrieb, Folge jetzt in Etappen durchgehört. Das muss ja richtig Laune gemacht haben. Danke fürs auditive Miterleben. Großartig. Vielen Dank für euer Feedback an dieser Stelle. Ich habe das selbstverständlich umgehend an Micha weitergeleitet und darauf eher so, der Kommentar ist doch schön, schreit dann aber nach Wiederholung für irgendwas Cooles. Du suchst aus, dann geht es los. Ich suche also aus, was Cooles? So. Woher zum Teufel soll gerade ich wissen, wo es was gibt, was für uns geeignet wäre, wo ich doch gerade erst als Geocacher of the Year den Summit der Number Charts gemeistert habe? Scherz. Obwohl, da gäbe es noch was. Das Betonschiff vor Redentin, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, bei Wismar. GC15D8C. Was früher einfach war, ist seit Jahren durch die Sperrung eines Steges etwas komplizierter geworden. Eigentlich ideal, Kopfkino an. Möwen kreischen in der aufgehenden Sonne. Langsam biegt der schwarze Jeep in die Hafeneinfahrt. Er zieht einen Trailer mit einem schwarzen Schlauchboot mit festem Rumpf und zwei gigantischen Volvo Penta Außenbordern. Vor der Sliprampe hält das Gespann, die Fahrertür öffnet sich und Micha steigt aus. Ungläubig starre ich auf das Boot. Mach dem Mund zu, die Mücken fliegen rein, meint Micha und wir begrüßen uns. Nach kurzer Erläuterung, wie das Boot vom Trailer zu lösen ist, setzt Micha zurück, die Sliprampe hinunter, bis der Trailer im Wasser verschwindet und das Boot aufschwimmt. Ich löse die letzte Leine, schiebe das Boot ein Stückchen in den Hafen hinaus. Dann zieht Micha den Trailer aus dem Wasser und parkt das Gespann auf dem Hafenparkplatz. Ich habe unterdessen das Boot an eine naheliegende Treppe am Kai gezogen. Dort hatte ich schon das Equipment gelagert. Essen, Trinken und die Kletterausrüstung. Als Micha zurück ist, laden wir ein. Zündung an, Startknopf drücken. Brüllend erwachen die zwei Außenborder zum Leben und brummeln vor sich hin. Micha löst die Leine und ich drücke den Gashebel sanft nach vorn. Im Hafen gilt es, Sog- und Wellenschlag zu vermeiden, bis wir aus dem Hafen raus sind und uns im freien Wasser befinden. Wir schauen uns an, grinsen. Gut festhalten, sage ich und lege den Hebel auf den Tisch. Die Motoren brüllen auf, katapultieren den Rumpf aus dem Wasser und wir fliegen dahin Richtung Norden, eine breite Hexe hinter uns herziehend. Wir halten zunächst auf Walfisch zu. Das heißt da so, das ist jetzt kein Fisch, den wir jetzt überfahren wollen oder so. Also, wir halten zunächst auf Walfisch zu, um in einem weiten Bogen vor Pöhl zu wenden. Heißt das jetzt Pöhl oder Pol oder Poel? Oder ist das dieses Dehnungs-E und heißt, ja, ne, Pol. Um in einem weiten Bogen vor Pol zu wenden und Kurs auf Redentin zu nehmen. Redentin, ist doch egal. Es dauert nicht lange, dann nehme ich Gas weg. Das Betonschiff liegt vor uns und ich stoppe kursgerecht auf. Glücklicherweise ist der Wasserstand etwas höher als zuletzt. Micha bringt die Fender raus, damit die Gummihülle nicht am rauen Beton rumreibt. Kopfkino aus. Die freudige Erregung fand ein jähes Ende, als ich das Cache-Listing in GSAK eingelesen, alle Logs heruntergeladen und nach Michas Nick gefiltert hatte. Er hat den Cache bedauerlicherweise schon gefunden. Wer der da oben an der Küste wohnt, auch nicht. Absurder Gedanke. Meine jähe Traurigkeit in Alkohol ertränken ließ ich den Tränen freien Lauf, bis mich ein überraschender Geistesblitz spontan aus diesem Tal des Bedauerns riss. Was wäre, wenn ich die ganze Sache dem kompetentesten Kompetenzteam ever übergebe? Wenn ich die absoluten Profis damit beauftrage, Abenteuer zu finden, die Micha und ich unbedingt mal zusammen bestehen sollten, um euch eine entsprechende Audioaufnahme kredenzen zu können? Feuer und Flamme, sprich brennend, ob dieser grandiosen Idee, gebe ich deshalb die Frage direkt an unser freies Kompetenzteam, das heißt euch, weiter. Was würdet ihr uns als Hörerschaft empfehlen? Ich bitte allerdings um realistische Vorschläge unter Berücksichtigung von Alter, Körperfülle, Herzfrequenz und Sauerstoffsättigungsmöglichkeiten. Vergesst daher Dinge wie Mount Everest, Marianengraben, Henrietta Island oder Nothing But Stones. Autocaches können wir. Moderate Zu-Fuß-Caches auch. Klettercaches eher nicht. Nachtcaches wie damals Indie, ach, legendär. Nur eben keine schnelle Nummer, sondern etwas super kalifagilistisch expialigorisches. Die Älteren haben mutmaßlich vage Erinnerungen. So, und nun bin ich gespannt, was ich Micha bei Zeiten podcasthöchst breit getreten in eurem Namen vorschlagen könnte. In der Hoffnung selbstverfreilich, dass er das jeweilige Abenteuer nicht schon ohne mich bestritten hat, was Profis wie ihr sicherlich im Vorfeld checken würdet, oder? Oder? Schließlich ist er mir punktuell locker um die 10.000 Pfunde voraus. Auch sei ganz klar gesagt, dass es nicht zwangsläufig ein Geocache sein muss. Wenngleich ein Hauch outdoor-aktiven Geocaching-Contents kleinere Fehlstellen im Geopod-Kontinuum ausgleichen könnte. Mutmaßlich. Bis das passiert oder wir zwischenzeitlich von euch hören oder lesen, geht es hier gemäßigt spektakulär weiter wie gewohnt. Am 11. Mai könnte allerdings ein Hauch Spannung aufkommen, denn im steinreichen Lindlar findet im Anschluss an ein Geocaching-Event eine Steinbruchführung statt. Dabei sein werden voraussichtlich auch Frank und ich, wobei danach und oder währenddessen sicherlich das eine oder andere Audiohäppchen abfallen könnte. Ihr dürft vorsichtig gespannt sein. Und mit dieser Bombenaussicht endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 185 vom 1.5.2024. Tag der Arbeit. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Ich könnte auch mit einer Rüttelplatte über die Wiese rütteln, die Hohlräume verdichten und mit einer Gartenfräse egalisieren. Kalk drüber, sanden, anschließend walzen und neu einsäen, danach immer schön gießen und den Rasen genießen. Bei Zeiten, ich schwör.